1. Falls ist also Ermutigung in Christus, Zuspruch aus Lieb, ein Gemeinschaft im Geist soe herzliches Mitgefühl und Barmherzigkeit unter you gibt. 2. Dann verwelstandig mein Freud, in dem dieselbe Gesinnung teilt, einander in gleicher Liebverbundenheit und einmütigung gemeinsam ziel verfolgt. 3. Handelt weder aus Eigennutz noch aus Eitelkeit, sondern betrachtet in dem den anderen als wichtiger als euch selbst. 4. Achtet dabei nicht nur auf your eigenen Interessen, sondern berücksichtigt ebenso die Bedürfnis und Belange der anderen. 5. Nehmt die Gleichhaltung ein, die Orchter Denkweise von Jesus Christus in Sprach. 6. Obwohl in gottlicher Gestalt existiert, betrachtet er die Gleichheit mit Gott nicht als einen Besitz und dem zwanghaft festhalten must. 7. Stattdessen versichtet er auf sein Berecht, nahm die Identität eines Dieners und wurde den Menschen in jeder Hinsicht gleich. 8. In seiner menschlichen Erscheinung erniedrigt sich weiter und erwies gehorsam bis zum Äußersten, nämlich bis zum Tod an einem Kreuz. 9. Aufgrund dieser Hingabe hat Gott in überalls erhoten dem ein Rechtstellung verliehen, die Jede an der Autorität übertrifft. 10. Vor dem Namen Jesu sollen sich erwiesen bügen, sowohl im Himmel als auch auf der Erde und unter der Erde. 11. Jede Sand soll öffentlich anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, was zur Verherrlichung Gottes, des Vaters, beitraut. 12. Mein Leiben, die er stets gehorsam wort, bemüht euch nun in meiner Abwesenheit noch intensiver mit tiefem Respekt und Ernsthaftigkeit your Rettung. 13. Denn es ist Gott selbst, der in euch sowohl die Bereitschaft als auch die Kraft bewirkt, nach seinem guten Willen zu handeln. 14. Erledigt all your aufgeben Wandstandiges Klagen oder unnotige Diskussionen. 15. Der Dirch wordet zu untadeligen und aufrichtigen Kindern Gottes, die inmitten einer verdrehten Generation y helle Stern in der Welt lugten. 16. In dem Wort des Lebens festhaltet, gebt mir Grund zum Stolz am Tag Christi, die mein Muhe und arbeit nicht vergeblich wären. 17. Selbst wenn mein Leben als Opfer für euren Glaubensdienst hingegeben wird, empfind ich Freud und teil dies Freud mit euch allen. 18. Aus demselben Grund solltet euch freuen und your Freud mit mir gemeinsam feiern. 19. Ich vertro auf den Herrn Jesus, dies ich Timotheus bald zu euch schicken kann, damit ich durch Nachrichten über euer wohligen ermutigt Word. 20. Ich habe nämlich niemand den sonst, der so aufrichtig und ehrlich your Angelegenheiten besorgt ist wire. 21. Warend all anderen ihr eigenen Interessen verfolgen, vernach lassigen sie das, was für Jesus Christus von Bedeutung ist. 22. Erwiss jedoch, wie sehr sich bewahrt hat, die mir bei der Verkündigung des Evangeliums wie ein Sohn seinem Vater gedient hat. 23. Ich beabsichtige daher, in sofort zu euch zu senden, sobald ich absehen kann, wie sich mein eigene Situation weiterentwickelt. 24. Zudem bin ich im Herrn zu versichtlich, dass ich euch in naher Zukunft auch persönlich besuchen kann. 25. Denik hielt ich es für zwingend erforderlich, Epaphroditus zu euch zu rückzuschicken, der als mein Mitarbeiter und Mitstreiter ihr Gaben überbracht. 26. Hat großes Heimweh nach euch allen und war tief besorgt, weil von seiner schweren Erkrankung erfahren hat. 27. Tatsächlich war Tod nahe, doch Gott hat erbarmen mit ihm, und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, am mir weiteres Leid zu entsperren. 28. Deshalb schick ich in mit besonderer Alzuyuk, damit euch über sein Wiedersehen freut und mein eigene Sorg der Dirch gemildet Word. 29. Empfangt in also mit großer Freude im Herrn und erweist Mannen wie in die Geburend Wertschätzung. 30. Denn für den Dienst an Christus riskiert sein Leben und wer fast gestorben, die Unterstützung zu leisten, die mir aus der Fern nicht persönlich geben konnte.